Hörspiel im Käfig liegen Texte zugrunde, die mögliche Biografien und verschiedene Stimmungslagen einer jungen Frau zeigen. Aber nicht die Autorin sollte vortragen, sondern Schauspielerinnen, die in ihrer Rolle die verschiedenen Befindlichkeiten und Spaltungen einer Figur zeigen. Für die Autorin war dieser Prozess fremd und zugleich überaus spannend, denn die unterschiedlichen Stimmen ergaben weitere Interpretationsmöglichkeiten. Für Sojil A. Schütz war es ihre erste Hörspielerfahrung, genauso wie für Paul Frick, der die Musik zu Im Käfig komponiert und arrangiert hat. Im Käfig von Sojil A. Schütz. Musik Paul Friedrich Frick. Da läuft eine Spinne zur Badewanne und sie will hoch den Wannenrand. Sie rennt an die Wand, dann schafft sie 1-2 Zentimeter und fällt wieder runter und wieder. Ich überlege, ob ich ihr hochhelfen soll und schaue in den Spiegel. Dann im Spiegel steht eine Frau und ich schaue sie an. Wenn ich erzähle, was ein Mann mit mir gemacht hat, dann will kein Mann mehr ein Mann sein und darum erzähle ich nichts. Denn ich will ja einen Mann haben und Kinder und Frau sein. Ich wusste nicht, ob ich einen Mann will, lange Zeit. Und dann habe ich gedacht, ich will eine Frau und ich habe auch eine gefunden. Die Frau wollte keinen Mann, weil ein Mann mit ihr etwas gemacht hat, was sie nicht erzählt hat. Nie. Es war eine sehr schöne Frau. Sie war viel schöner als alle Männer, die ich schön fand, obwohl sie ihnen sehr ähnlich sah. Es war nur so, der Frau ging es nicht gut und dann ist sie in eine Klinik gegangen. Für lange. Und mir ging es nicht gut und dann bin ich in eine Klinik gegangen, gar nicht so lange. Aber mir ging es nicht gut danach und die Tabletten wirkten nicht so, wie sie sollten. Mir war immer übel und ich wusste nicht mehr, was ich mache. Ich war da sehr angestrengt und ich wusste auch nicht, was wird mit der Frau und auch nicht genau, was ich wollte. Obwohl sie so schön war, viel schöner als alle Männer, das war es also nicht. Es war mehr, dass die Frau mich rauszog aus mir und mich in sich reinzog und nichts von mir da blieb, wenn wir sprachen. Immer. Und wir sprachen ständig. Stundenlang. Wir haben uns nicht gesehen da, die Klinik war weit weg und ich war einmal da und wollte nicht mehr hin. Und dann am Telefon, dann war ich anders, ganz anders als die Frau wollte, dass ich sei. Und dann war sie sauer und hat alles beendet mit uns. Und dann klingelte das Telefon und ihre Freunde waren dran und sagten, die Frau ist auf der Intensiv. Die Frau hat versucht, sich zu töten und wir wissen ja, wer daran schuld ist. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen und habe die schmutzige Wäsche aus dem Wäschekorb geholt. Und dann habe ich die Wäsche gefaltet, die ich aus dem Korb geholt habe. Ich habe ein Wäschestück genommen und es zusammengelegt. Ordentlich, akkurat. Ich habe ein Wäschestück genommen und es perfekt zusammengelegt. Vollkommen. Und dann habe ich das nächste Wäschestück genommen und es ordentlich, akkurat, perfekt, ja, vollkommen gut und richtig zusammengelegt. Und dann das nächste und das nächste. Bis in meinem Wäschekorb 2 Stapel, perfekt, ja, vollkommen, akkurat und ordentlich zusammengelegter Wäsche lagen. Dann bin ich durch meine Wohnung gelaufen und wusste, dass ab jetzt nichts mehr sein wird, wie es war. Vor der gefalteten Wäsche. Aber ich muss sagen, ich habe mich doch getäuscht. Damals. Das Leben lief wieder an und dann weiter, gar nicht so anders. Und das mit der Frau, das ging dann vorbei irgendwann. Und jetzt will ich einen Mann haben, lieber, und ein Kind oder 2, ja. Es ist so, dass es der Frau nicht gut geht gerade. Und ich weiß ja, wie das geendet hat mit der Wäsche. Deshalb will ich besser heiraten, bald, einen Mann. Und einen, von dem ich mich nie mehr scheiden kann, damit dann die Frau nicht kommt und mich heiratet und dann ist sie plötzlich tot, weil ich nicht bin, wie sie will, dass ich bin. Das möchte ich nicht. Ich habe Angst, dass mein Leben ein anderes sein wird. Dann, vielleicht stimmt es ja nicht, aber Angst habe ich doch. Und dann denke ich, ich bin wie die Spinne. Und dann will ich schnell eine Tablette, um nicht mehr zu merken, was ist, was nicht ist, was war. Thank you. man ein Sozialfall ist, dann hat man Zeit, darüber nachzudenken, dass man ein Sozialfall ist. Man ist sozial gefallen und man ist nicht gestorben daran. Man sitzt im Park und hört den Vögeln zu und dem Verkehr und denkt, dass man selber nicht so lebendig ist wie die Vögel und der Verkehr. Manchmal denke ich, ich schaffe es nicht. Die nächsten Jahre. Dann wird man traurig und hört besser auf mit dem Denken. Denn es ist ja schon traurig, ein Sozialfall zu sein. Da darf man nicht auch noch traurig werden. Man sitzt auf einer Bank und schaut die Bäume an, die blühen. Es ist Frühling wieder. Und man denkt noch, man selber ist vielleicht auch so ein Baum, der vegetiert da durch die Jahreszeiten. Und warum soll man statt des Verkehrs oder der Vögel auch kein Baum sein? Und dann denkt man nicht mehr, sondern vegetiert in der Sonne, die noch gar nicht wärmt, jetzt am Abend, im Frühling. Und dann schleppt man sich nach Hause und ins Bett, sofort ins Bett. Ich höre gern der Heizung zu. Doch jetzt ist es Frühling. Im Frühling singen die Vögel. Ich höre fast nichts von der Heizung. Von den Vögeln auch nicht. Sie singen am Tag. Am Tag muss ich schlafen, weil ich nachts auf die Heizung höre. Ich höre gern auf die Heizung. Nachts. Und die Heizung hat mir noch nie was getan. Deshalb höre ich gern auf die Heizung. Aber jetzt ist ja Frühling. Und ich höre fast nichts mehr. Oft ist es nachts sogar totenstill. Wenn es still ist, warte ich anders. Die Heizung ist meine Freundin und sagt nichts. Deshalb ist es schlimmer, das Warten. Aber die Heizung ist gut. Sie kann ja nichts für den Frühling. Ich wache und warte und alles ist still. Aber irgendwann höre ich Schritte. Der Tod kommt oft an mein Bett. Er lässt sich nieder, wenn ich fieber, und greift mir mit den Hakenfingern fahrig ins Gesicht. Ich atme flach, ich fantasiere mir den Brunnen mit der Wiese auf dem Grund, in den ich falle. Und der Tod mit seinen Fingern, mit den kalten, alten Fingern, fasst mir fahrig ins Gesicht. Im Brunnentod, im Gottertrinken, bleibt das Blatt grau, aschig, dumpf. Ich greife es mit dem Gold aus mir. Ich treibe durch die Lebenstür, schon nicht mehr Mensch, mehr Tier. Mehr Tier treibe ich auf dem schwarzen Spiegel, und der Tod, er lässt sich nieder, und ich fieber, und er greift mir ins Gesicht, fahrig mit den Wurzelfingern, mit den nassen, mit den kalten, mit den gefleckten, faltig alten. Es bleibt nichts, als sie auszuhalten. Ja. Der Tod, so kommt er oft. Er verändert mich, und doch legt er mich stets zurück ins Bett. Natürlich bin ich aufgestanden. Wenn ich konnte, stand ich auf. Ich lief durchs Zimmer, durch den Flur und durch die Tür hinaus. Hinaus. Aber der Tod, er schenkte mir eine große Armbanduhr und sagte mir, du bist zurück. Und das Punkt 4. Ich war ja klein. Ich war ein Kind. Ich lernte, was Termine sind. Die Sonne schien, da schien der Park. Und es schien lange früh, so lang. Es schien zu lange früh. Zu lang auf meiner großen Armbanduhr. Ich sah mir oft die Zeiger an. Die Zeiger standen lange still, so lang, dann wusste ich, zu lang. Ich lief zurück, schnell durch den Park, dann durch die Tür, den Flur, das Zimmer. Ich sprang aufs Bett, gleich einem Hund. Der Tod schritt ein mit hartem Mund und sprach: Du bist zu spät, mein Kind. Du lernst, was Todesstrafen sind. Aber die Uhr, sie steht doch still. Entschuldigung, kommt nie mehr vor, ist alles, was ich hören will. Ich schwieg erst. Ich hatte Stolz. Der Tod schrie spitz und brach mich, Kind, gleich einem morschen Stöckchen Holz. Mehr war ich nicht. Mehr blieb mir nicht. In den nassen, kalten, alten Todesfingern mit den Falten. Entzweit lag ich in meinem Bett. Entzweit und zwiegespalten. Ich fieberte und fantasierte. Der Tod besprach mich leis und hässlich. Mir blieb nichts, als es auszuhalten. Solange ich dich leben lasse, sollst du die Uhr, die steht, in deinem Antlitz tragen. Er spuckte aus neben mein Bett. Es stank dann sehr 3 Tage lang. Ich lag und fieberte und wachte. Ich hörte den Tod, der draußen Wein trank, sprach und lachte. Der Tod kommt oft an mein Bett. Er greift mir fahrig ins Gesicht. Ich mache dann Licht, dann ist er weg. Ich stehe auf und gehe ins Bad und sehe im Spiegel mein Gesicht. Kindlich, starr und ungeborgen. Ich bin jahrelang geflüchtet vor dem Tod. Ich schlief nur noch am Tag. Da war er oft beschäftigt. Ich zog auch öfter um, aber er fand mich immer gleich. Ich wurde es müde, nachts zu wachen. Ich mag ja gern die Sonne, wie sie scheint. Da scheint der Park. Und die Gesichter scheinen mit an guten Tagen. Ich wollte wieder gute Tage haben. Und schlafe nachts, wenn ich denn kann. Ich bin seit 4 Jahren Frau und habe ein Kind in meinem Blick, das niemals geht. Das niemals geht. So starr und ungeborgen. Es hat Todesangst. Was soll ich tun? Ich tue ja, was ich kann. Ich bin sogar bereit, den Tod zu töten. Und es wird schwer, wie ich ihn kenne. Manchmal denke ich, ich schaffe es nicht, die nächsten Jahre. Ich denke es nicht oft, nur mal so zwischendurch. Aber wenn ich es denke, dann denke ich, so wird es sein. Und es wird nicht anders sein. Es gibt keinen Grund, anders zu sein und es zu schaffen. Es ist dann so klar, dass ich es nicht schaffe, die nächsten Jahre, wie manchmal die Welt klar ist nach einem Regen. Die Farben sind klar, die Luft ist klar, nichts bewegt sich und nichts klingt. Ich bin mir nicht sicher, ist dieser Moment nach dem Regen, in dem alles klar ist, besonders real oder besonders irreal? Ich bin mir nicht sicher und deshalb weiß ich auch nicht, ob ich glauben soll, dass ich es nicht schaffe, die nächsten Jahre, nur weil es manchmal so klar ist. Vielleicht ist der klare Moment ja auch nichts als ein klarer Moment und völlig folgenlos. Sie sind immer folgenlos geblieben, die klaren Momente. Bisher. Bei mir. Ich weiß gar nicht, warum ich nachdenke über die klaren Momente. Man will den Kopf an die Wand schlagen. So feste. Es ist ja nicht ungewöhnlich zu denken, es nicht zu schaffen, die nächsten Jahre. Ich habe 2 Freunde, die haben gesagt, getrennt voneinander, komisch, ich hätte nicht erwartet, dass ich die letzten Jahre schaffe. Nein, das habe ich nicht erwartet. Und ich habe eine Freundin, die hat versucht, es nicht zu schaffen, aber sie hat es nicht geschafft. Sie hatte eine Freundin, die hat es 2-mal versucht und nicht geschafft. Sie haben es beide nicht gut genug gewollt, vielleicht. Sie waren nicht gut vorbereitet, es zu schaffen, es nicht zu schaffen. Ein Bekannter von mir, der hat sich vorbereitet, vor ein paar Jahren. Und er muss es nur noch nicht schaffen jetzt, da kann gar nichts schief gehen. Manchmal denke ich, Es wird ganz plötzlich sein, ganz überraschend, dann, dass ich es nicht schaffe. Es wird so sein, dass ich dann nicht mehr denke, ah, ich schaffe es nicht mehr. Es wird so sein, dass ich das Fenster öffne dann und draußen bin und plopp. Ich denke, deshalb denke ich drüber nach. Es ist doch besser, drüber nachgedacht zu haben, dann, davor. Ja, warum? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es gut, in dem Moment zwischen draußen und plopp. In dem Moment will man nicht überrascht sein, vielleicht. Da will man denken, ach so, jetzt, ich habe es ja gedacht. Und plopp. Das wird wohl besser sein als, nein, was ist denn das? Und plopp. Es gibt Menschen, die wollen mit dem Kopf durch die Wand. Manchmal kommen sie durch mit dem Kopf. Ich will nicht mit dem Kopf durch die Wand. Und vor allem mag ich keine Wände, die man für Wände hält und die dann keine sind. Durch eine Wand kommt man nämlich gar nicht mit dem Kopf. Und wenn dann doch jemand mit dem Kopf durch die Wand kommt, weiß ich nicht mehr, was eine Wand ist und gerate ganz durcheinander. Ich habe Angst davor, durcheinander zu geraten. Und ich bin gerade durcheinander. Es ist gar nichts passiert, könnte man sagen. Es ist nur so gewesen, dass ich einschlafen wollte und nicht einschlafen konnte. Und dann kamen ganz viele Menschen in meinen Kopf und haben mich angespuckt, geklagt, an mir gezogen. Das mag ich alles gar nicht, nein. Aber mein Kopf hat keine Wand. Die Menschen sind in meinen Kopf gelaufen, der nichts ist als ein Kreis. Ein Kreidekreis, den man sich ziehen kann. So ist mein Kopf. Bestimmt. Ich hasse ihn. Man will nicht durch die Wand mit so einem Kopf. Man will den Kopf an die Wand schlagen. An eine Wand, die ganz bestimmt nicht durcheinander gerät, wenn man einen Kopf dagegen schlägt. Auch nicht, wenn man ihn sehr feste dagegen schlägt. So feste, dass der Kopf erst splittert und dann bricht. Wie eine Vase bricht der Kopf. Wie eine Vase. Und dann ist es vorbei. Es ist vorbei, dass man nicht einschlafen kann. Und mit den Menschen, die da spucken, ziehen und klagen, da am Kopf. Denn der Kopf ist ja kaputt, weil die Wand eine Wand ist, eine echte, an die ein jemand stieß. Do something. Schwein, dass mein Fleisch frisst. Das weiß ich. Und damals ist man nicht gestorben. Aber heute könnte man ja allen Hass und alles Leben in den Schlag spritzen. Und dann wäre man tot. Aber man traut den Wänden nicht. Und auch nicht einem Kreis aus Kreide. Ich wache auf. Im Zimmer steht Licht und kein Bus. Ich schlafe wieder ein und ich renne. Ein Bus ist mir auf den Fersen, der grunzt und stinkt und will in mich rein. Aber er ist viel zu groß, er passt nicht hinein. Ich verliere das Bewusstsein, dann wache ich auf und bin müde. Komm, heul nicht, das ist doch nichts Neues. Der Fahrer des Busses. Der Fahrer des Busses, der ist ein blutendes Schwein. Ein Schwein, das mein Fleisch frisst. Es ist ganz klar, man muss alles probieren, um nicht selber zu sterben. Einer sitzt in der Küche. Ich mache mir Tee, obwohl ich doch sonst immer Kaffee trinke. Immer. Ich schaue aus dem Fenster und einer sagt nichts. Warum auch? Und da muss ich los. Ich nehme den Bus, ich gehe durch den Hof und da steht er. Er, der glotzt. Er will in mich rein, ich will weg. Und ich kleide mich aus und ich kleide mich an. Frau Gift malt den Lidstrich, weil ich das nicht kann, wie er will. Er, der es macht, das Bild. Ich will weg. Von Frau Gift, deren Hände zittern, die nie nach was riecht, aber redet. Und weg von dem glotzenden Auge, das klackt mit dem Lidschlag. Klack, klack. Und ihn höre ich grunzen. Sie redet und beim Reden spuckt sie mich an. Und ich denke, ich könnte weinen. was ich leider nicht kann. Hier. Und dann ist er fertig. Dann sind wir fertig. Ich gehe durch den Hof in den Bus. Und einer sitzt in der Küche. Und ich mache Tee. Und ich glaube, ich renne und falle, als ich den Bus von einer sehe. Ich schaue auf das Fenster. Da ist eine Scheibe. Die Scheibe spiegelt das Licht. Und einer mit dem Bus in der Hand. So geht das nicht weiter, Madame. Ich gehe in mein Zimmer. Mein Zimmer bedeutet die Welt. In der Welt fahren Busse. Die Glühbirne spiegelt das Glas. Und einer. Ich renne durch die Welt. Die Welt hat vier Wände. Und da fahren Busse. Das geht nicht. Und ich schlucke verschiedene Zimmer. In den Farben Rot, Grün, Braun, Gelb. Und alles wird heller. Dann schlimmer. Mit Rot, Grün, Braun, Gelb und Türkis. Und dann, mit Orange, passiert es, dass ich mich an die Wände stoß. Do something. Der Bus fährt mich tot. Ich wache schon wieder auf. Ich muss los durch den Hof. Und da steht er. Da steht er und sieht mich an. Ich habe eine Beule. Nicht schlimm. Frau Gift malt sie weg und dann malt sie mich an. Sie malt mir den Lidstrich, weil ich das nicht kann, wie er will. Er steht, stinkt und grunzt. Und ich halte still. Und die Welt betritt ein Zimmer. Und dieses Zimmer ist meins. Ich gehe raus durch das Fenster. Frau Gift malt es weg und dann malt sie mich an. Na dann? Dann ist es doch gar nicht so schlimm. Sie ist falsch abgebogen. Damals. Linke Hand. Und mich nahm sie mit ins Niemandsland. Ein bisschen setzte sie mich aus, ein bisschen setzte ich mich ab und immer noch höre ich sie flüstern, dass ich, ihr Mädchen, einen Anteil an ihr hab. Einen großen. Einen großen Bogen biege ich heut aus Stahlbeton, den stelle ich in den Himmel, lauf hinüber, immer bis ans Ende, bis ich nicht mehr kann. Sie ist falsch abgebogen, damals oder irgendwann. Sie ist falsch abgebogen. Sicher. Linke Hand. Ich überbrücke Bögen aus Beton und bleib doch überall im Niemandsland. Auch neben Hans im Glück, im Himmelbau, höre ich ein Flüstern, dass ich einen Anteil an ihr hab, als Frau. Einen großen. Einen großen Bogen biege ich dann aus Stahl und greife das Kleid, das ich für ihn erstand, im Glück und fliehe über den Balkon, auf dem er mir doch eine Weise sang. Ich muss den Bogen schlagen, weil ihr Flüstern lauter klang. Sie ist falsch abgebogen, damals, als ich in ihr hing, eingeschnürt zu lang. Eingeschnürt ist sie falsch abgebogen, irgendwann. Will ich noch wissen, hat sie abgewogen, was eine falsche Abfahrt für ein kleines Ding bedeuten kann. Gefangen und gehängt habe ich mich abgesenkt ins Niemandsmoor. Und eine Schwester zieht mich dort heraus am grünen rechten Bein. Die ist falsch abgebogen, um nicht ohne Straßenzug im dunklen Wald zu sein. Heute biege ich Bögen, anstatt Brücken einzuschlagen, Streben auszuhebeln. Ich biege Bögen um ein Wesen. Ein Gewesen, das ich nicht erkennen kann in gelben Nebeln. Sie ist falsch abgebogen. Ich blieb ein bisschen an ihr hängen, ein bisschen riss sie mich mit ihr. Ich riss mich los. Gewaltig, aber hänge wohl noch irgendwo in ihr. Ich stelle mir immer vor, ich könnte Bögen biegen. Und dann biege ich falsch ab. Man möchte dann töten. Es ist ganz klar, man muss alles probieren, um nicht selber zu sterben. Man denkt ja oft daran, selber zu sterben, und man entschließt sich dann doch nicht dazu oder bringt es nicht über, sich das Küchenmesser zu holen. Oder das Fenster zu öffnen. Do something. Nur wird es ja nicht besser, wenn man sich am Leben lässt. Und dann steht man da in dem Leben, in dem nichts besser wird. Und dann möchte man töten. Ganz klar. Dann überlegt man, wie man das am besten macht mit dem Töten. Man denkt, man erschießt sie, denn man will sie nicht anfassen, keinesfalls, denn man ekelt sich ja vor ihnen. Man ekelt sich so sehr vor ihnen, dass man sie gar nicht selber erschießen will, denn man muss ja auf sie zielen. Und dabei würde man sie unweigerlich sehen, vielleicht würde man sie sogar seufzen und stöhnen hören. Das will man sich nicht antun, nein. Denn wenn man sich ekelt vor jemanden und der seufzt und stöhnt dann kann man das gar nicht aushalten und weiß auch gar nicht, was man noch fühlen soll. Denn was soll da noch kommen, wenn man sich schon so ekelt und danach das Seufzen und Stöhnen anfängt? Man denkt dann, man braucht einen Auftragskiller, der das macht mit dem Töten. Und dann denkt man, schade, man hat doch schon darüber nachgedacht, wo man die Knarre herbekommt. Und den neuen Pass, damit man dann über die Grenze kann und weg ist. Denn es liegt ja nahe, dass man es gewesen ist. Weil das Leben so schlecht ist, hätte man gern etwas gemacht. Etwas Schlechtes. Etwas wie im Film. Die Flucht, die kleine Absteige, in der man unterkommt, später die Verfolger, denen man entkommt, dann die Felsenhöhle am Meer, in der man sich versteckt. Nahe einem kleinen hässlichen Dorf, in dem es einen kleinen Laden gibt, in dem man sich Baguette kaufen kann und Tomaten und vielleicht auch mal Basilikum. Ich wohne sehr schön. Ich wohne am Park und nahe einer Kirche. Das denkt man. Aber dann denkt man, dass man ja doch besser den Auftragskiller buchen sollte. Zum Glück weiß man, wo man den herbekommt. Zum Glück kennt man den heimlichen Bezirksbürgermeister. Und bei dem hat man noch etwas gut, weil man einmal für ihn gelogen hat. Obwohl man nie lügt. Eigentlich. Das war eine selbstlose Tat. Und der Bürgermeister weiß das. Und er mag einen doch. Der wird einem sicher helfen mit dem Auftragskiller. Und so teuer wird es dann hoffentlich nicht. Dann muss man überlegen, ob ein Alibi reicht, wenn die grünen Männer kommen. Oder ob man trotzdem weg sollte über die Grenze. Dann könnte man schließlich doch in die Felsenhöhle gehen und Baguette und Tomaten und Basilikum essen. Der Park ist sehr schön, die Kirche auch. Ich wohne sehr schön. Ich wusste das gar nicht früher, dass ich so schön wohne. Da war ich nicht draußen, da wo ich wohne, da war ich auf Arbeit oder zu Hause. Dann war ich irgendwann nicht mehr auf Arbeit und es ging mir nicht gut damit, immer zu Hause zu sein. Da war ja auch niemand, außer den Motten. Die habe ich dann vergiftet. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich mag nämlich Tiere. Seit ich im Park bin, der Park ist ganz voll mit den Tieren, zum Beispiel mit Fliegen. Ich mag es, sie zu beobachten, seit ich nicht mehr auf Arbeit bin. Ich denke, es ist gut, nicht auf Arbeit zu sein. Eigentlich bin ich zufrieden, ja schon. Nur seit einer Woche bin ich besorgt, nur ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Unsinn, besorgt zu sein. Es ist nichts wirklich Schlimmes passiert, nur etwas Kleines. Vielleicht bin ich unsicher geworden, wer weiß. Auf jeden Fall fing es wieder an, dass ich Angst bekam. Wahrscheinlich Angst, vielleicht war es auch nur Unsicherheit. Aber die machte sich breit. Ich wusste nicht mehr, wo. Ich bin in der Wohnung. Ich habe in den Spiegel geguckt, in den Wandschrank. Aber so richtig habe ich mich nirgends gefühlt. Dann dachte ich, ich stehe neben mir und habe versucht, in mich zu gehen. Aber neben mir war ich dann doch nicht, auch wenn ich da hingegangen bin. Auf jeden Fall hatte ich plötzlich Angst. Nein, Unsicherheit. Und das länger. Dann habe ich eine Tablette genommen. Das habe ich länger nicht gemacht. Doch schon. Aber nicht diese Sorte Tablette. Die Sorte Tabletten, die ich doch schon mal nehme, die machen mir Bauchweh. Auch wenn sie sonst gut sind, naja, gut nicht immer, aber doch ganz okay. Aber ich wollte keinen Bauchweh haben von den Tabletten. Ich habe schon so sehr oft Bauchweh, ich wollte das nicht dieses Mal. Und die Tabletten sind nur okay. Und ich glaube, okay war dann nicht genug, wo ich unsicher war oder ängstlich. Deshalb habe ich die andere Sorte genommen. Ich habe dann die andere Sorte genommen. Die ganze Woche. Jede Nacht, das habe ich nicht gemacht. Früher. Es ist eine Sorte, die nimmt man, wenn es ganz schlimm ist und nicht einfach so. Ich weiß nicht, ob es ganz schlimm ist. Ich bin nur ein bisschen besorgt. Jetzt. Es gab einen Streit zwischen Kopf und Bauch. Der Bauch wollte diese Sorte immer. Und der Kopf hat gesagt, für mich wären die anderen besser. Die ich jetzt nehme, machen den Kopf nämlich weich, so weich, dass er sich nicht halten kann. Er ist wie ein Kissen dann, wie ein großes, in das man hineinkriecht den Tag, statt aufzustehen und rauszugehen in den Park oder nur in den Einkaufsmarkt. Ich will auch nicht gerne raus im Moment. Es ist so, dass ich mich nicht mehr so pflege. Jetzt, nicht wie früher. Ich gehe in den Einkaufsmarkt, wenn ich denke, ich brauche was. Mit ungewaschenen Haaren und in Pullovern, die mir gar nicht passen, nur weil sie da liegen, bei mir auf dem Boden von gestern oder von irgendwann. Dabei mag ich es eigentlich nicht, wenn Pullover auf dem Boden liegen und auch keine ungewaschenen Haare. Die Kassierer im Markt sind ganz hübsch. Es sind Männer. Recht viele. Und ich habe doch manchmal geschäkert mit ihnen. Mir fehlt die zweite Hälfte. Aber jetzt, so wenig gepflegt, da schäker ich nicht. Ich finde es peinlich und drücke mich schnell wieder raus aus dem Markt. Meistens habe ich dann etwas vergessen. Ich schreibe nicht mehr auf, was ich brauche. Ich denke, es ist nicht so wichtig, aber dann habe ich kein Brot mehr und finde mich komisch, dass es mir nicht passiert. Ja. Man überlegt dann, ob man das mit dem Töten nicht besser lassen sollte. Ob man nicht einfach im Laden um die Ecke Baguette, Tomaten und Basilikum kaufen sollte. Und man versucht es. Weil man ja alles probieren muss, um nicht selber zu sterben. Man sollte sich bewegen. Man sollte sich endlich mal wieder bewegen. Vielleicht müsste man ja auch gar nicht mehr töten, wenn man sich bewegte. Weil die Wut durch die Bewegung wegginge, irgendwie raus aus dem Körper. Aber man weiß ja, dass man sich nicht gut bewegen kann. Man weiß, dass man nur langsam laufen kann. Denn man ist ja krank geworden. Doch, ziemlich krank, weil man nicht wütend geworden ist damals, sondern alles, was sie gemacht haben, in sich reingefressen und geschwiegen hat darüber. Und dann denkt man wieder, es ist doch gut, sie töten zu lassen. Vielleicht würde man ja gesund dadurch. Weil man doch immerhin ein bisschen wütend gewesen sein muss, wenn man sie hat umbringen lassen, auch wenn man das gar nicht gemerkt hat. Denn man denkt ja nach über das Töten und die Baguette und die Felsenhöhle, als wolle man mal in Urlaub fahren oder einkaufen gehen im Laden um die Ecke. Da wird man nicht sonderlich wütend dabei. Es ist eher so alltäglich. Deshalb wundert man sich, wenn man dann plötzlich etwas Atemnot bekommt oder der Rücken kurz gelähmt ist. Denn man hat doch nur nachgedacht. Eigentlich. Und dann legt man sich hin und ruht sich aus und hofft, dass man das mit dem Töten doch wieder vergisst. Man will ja auch nicht, dass jemand anruft und fragt, was man so macht. Und dann sagt man, man denkt darüber nach, wie man töten kann, ob man es selber macht oder machen lässt oder sein lässt. Dann wundert sich doch jemand, wen er da kennt. Und deshalb vergisst man besser, dass man sie wirklich gern tot hätte. Und holt die Schokolade aus der Küche, die man gekauft hat im Laden. Mit dem Baguette, den Tomaten und dem Basilikum. Und hofft, dass man einschlafen kann. Gleich. Bitte gleich. Am Abend stehe ich auf aus dem Kissen und dann gehe ich raus um den Park und dann zu der Kirche. Ich habe ja gesagt, ich wohne sehr schön und es wird mir auch nicht über, abends immer den Weg zu nehmen, den um den Park und zur Kirche und dann gleich zurück. Der Park ist sehr schön, die Kirche auch. Ich bin ganz zufrieden und nur ein bisschen besorgt. Kein Grund, wirklich unruhig zu werden. Bei mir im Haus, da schreit es jetzt nachts. Seit einer Woche schreien ein Mann, eine Frau und ein Kind, wenn es aufwacht, von dem Geschrei oder den Schlägen, vielleicht der Türen oder der Dinge, die aus dem Fenster fallen. Man denkt dran, die Polizei zu rufen, weil es doch schlimm klingt. Aber dann denkt man, vielleicht ist es gar nicht so schlimm und das Schlimme ist nur im Kopf von einem, weil man an Schlimmes denken muss, deshalb. Und dann ruft man nicht die Polizei und ruft auch nicht aus dem Fenster. Dann legt man sich hin und versteckt den Kopf in dem Kissen. Das Kissen ist weich und man muss sich nicht sorgen. Man selber ist ja alleine, da passiert sowas nicht mit dem Schreien und Schlagen. Und der Park ist ja voll mit den Tieren, die kann man beobachten. Besonders die Fliegen und denken, dass man schön wohnt, schon schön. Und dann schläft man ein, so ist das bei dieser Sorte. Jetzt, sie ist schon mehr als okay. Es gibt keinen Grund mehr zu töten heute. Jetzt zurück von einem Abendspaziergang, dem ersten im Frühling in diesem Jahr. Plötzlich gehe ich vom Weg ab, im Park, in die Wiese hinein, in die große, über der sich Wolken in den Himmel türmen, den aprikosenfarbenen. Und mir fällt ein, dass es Aprikosenbäume gibt und Brom und Brombeeren und dass ich ganz vergessen habe, wie gut es ist, vom Weg abzukommen und dass man sich gar nicht verirren kann auf einer Wiese am Abend, so wie das Mädchen mit dem roten Käppchen, als es im Wald vom Weg abkam. Und als ich auf einer Bank sitze, auf der Wiese, auf einer, die in Richtung der sinkenden Sonne zeigt, und als ich bemerke, dass der Baum neben mir noch kahl eine Krähe ist, erschrecke ich kurz. Doch wer sagt denn, sie ist hier nach mir zu hacken? Und über mir steht schon der halbe Mond. Die Welt hat das rund zerteilt und mir fehlt die zweite Hälfte. Kurz, bis ich weiß, das Fehlen von etwas gehört noch zu mir. Und so schließe ich Frieden mit den eingefallenen Wolkentürmen. Sie liegen als Zeichen im Himmelsgrund. Ich deute sie nicht und mir verlangt nicht, sie zu besprechen. Nicht sie, nicht den geschwefelten Himmel und nicht den Stern, der nicht fällt. Zu Hause jetzt, im Frühling, weiß ich, ohne den Wunsch zu töten, wünschte ich nicht, wie ich wünsche. Und ich lebe sorgfältig, ruhig. Und ich versuche, glücklich zu sein. Und wie ich sterbe und töte, ist ein Winterbild, an die Wand geworfen vom nächtlichen Lampenschein. Man will ihn in sich setzen, unbedingt, und man hat Angst davor, große Angst. Denn man ist ja klein, doch klein, und er ist groß, sehr groß. Man sitzt ja auf dem Sofa, auf dem Großen. Man sitzt da alleine, denn der Mann ist aufgestanden, um den Wein zu holen. Er holt Wein, obwohl man nichts mehr trinken wollte, eigentlich. Man hat ja schon getrunken heute Abend, nur ein Glas. Aber man ist ja doch empfindlich und man braucht ja nur ein Glas. Und jetzt holt der Mann den Wein und Gläser, sicher, Gläser holt der Mann. Und man sitzt auf dem Sofa und muss zittern und ist trotzdem froh, für den Moment alleine da zu sein. Denn als der Mann gerade neben einem saß, so groß er ist, sehr groß, da war man selbst so klein, dass man ja beinahe meinte, neben ihm ein Kind zu sein. Da hat man Angst bekommen. Und jetzt ist man wieder größer, weil der Mann nicht da ist und ja alles die normale Größe hat um einen und erleichtert, dass man gar nicht plötzlich klein geworden ist und dass man ja tatsächlich nicht weit von der 30 ist. Man ist kein Kind und warum macht man sich verrückt? Der Mann ist eben groß, das hat man doch gewusst schon immer. Warum hat man plötzlich diese Angst? Er ist zurückgekommen. Grad. Der Mann, er hat die Flasche aufgemacht, probiert und schenkt uns leise lächelnd ein. Ich nehme das Glas, das er mir reicht, und rieche, und der Wein riecht gut. Ich mag es, manchmal guten Wein zu trinken, wirklich guten, und ich kenne mich aus mit Weinen, nicht mit Namen, aber damit, wie sie schmecken. Und wir stoßen an, und wir schauen uns auch an, der Mann und ich. Ich schaue ganz schnell weg und auf die Flasche auf dem Tisch und trinke einen Schluck und denke, ich mag ihn gerne im Mund, den Wein und gerne auch den Mann. Aber besser ist es, auf die Flasche jetzt zu schauen, auf den Tisch und gar nicht in die Augen von dem Mann oder auch auf den riesen Oberschenkel, der da neben einem lebt. Denn wenn man auf den Mann schaut jetzt und wenn er seine Blicke senkt in einen oder seinen Arm bewegt auf einen zu, dann würde man besinnungslos. Man verlöre den Bezug zur Welt, zum Mann und zu dem Zimmer und vor allem zu sich selbst. Man könnte ganz den Kopf verlieren dann und man ist doch sowieso schon sehr gefühlig und man will nicht ohne seinen Kopf bei einem Mann in einer Wohnung sein und deshalb starrt man auf die gute Flasche Wein und sagt dann etwas Dummes und hat dann Angst. Der Mann, er findet einen dumm Und dann will er, dass man geht. Und dann denkt man, es ist eine Chance, dumm zu sein und damit ihn zu ärgern. Denn wenn man geht, dann und deshalb, dann ist ja nichts passiert, nichts Schlimmes. Man ist nicht besinnungslos geworden. Ja, vor allem nicht besinnungslos zu werden. Darauf kommt es an. Aber der Mann sagt sehr weich, hey, und rückt zu einem und nimmt einen einfach in den Arm. Und man sitzt da, ganz starr, und denkt, der Mann will gar nicht, dass man geht. Und man ist nicht besinnungslos bisher. Und da der Mann sehr ruhig ist, scheinbar, muss man vielleicht gar nicht fürchten, dass er etwas tut, ganz plötzlich. Und man weg ist aus der Welt, dem Zimmer, von sich selbst und diesem Mann. Und dieser Mann fängt an, die Schultern zu massieren, die man hat. Und er ist zart dabei, obwohl er doch so groß ist und auch große Hände hat. Man wundert sich darüber etwas und man denkt, der Mann ist ja so zart, man muss sich doch nicht fürchten. Und man entspannt sich etwas, wenigstens mal kurz, solange der Mann so ungefährlich wirkt. Man kann nicht immer da sein und sich darauf konzentrieren, da zu sein. Dann ist man völlig angestrengt bald und wird ganz nervös. Und deshalb ist es gut, sich zu entspannen. Zwischendurch. Und man merkt, man selber wird jetzt weich. Man merkt, der Atem wird jetzt weich und tief und der Körper etwas schwer. Man denkt, das Blut in einem fließt jetzt gut nach überall unter die Haut und in die Schenkel. Und man merkt, man lächelt ja. Der Mann ist groß, sehr groß. Und Angst hat man doch noch etwas, ja. Aber dann merkt man, dass der Mann das Herz geweitet hat von einem, dass es weit ist wie der Himmel. Und dann wird man selber auch ganz weit und groß. Man wird ein Vogel dann mit weiten Schwingen und sehr stark. Und man erhebt sich auf dem Mann, der einem Land ist, Boden, Welt und fliegt über ihm. Man denkt dann doch nicht mehr, man denkt nicht mehr, man ist nur. Alles ist dann Sein und Flug. Man ist die Welt und man hat einen Boden und man ist nicht besinnungslos. Man ist viel schöner da, auf diesem Mann, der einem nah ist und der einen Namen hat, den man dann ruft. Und dann schlägt man die Augen auf, wie man ein Sachbuch aufschlägt, gerade so. Wie man ein Sachbuch aufschlägt, das man lesen muss, nicht lesen will. Man merkt, man hat sich alles eben vorgestellt und nichts ist passiert. Dann muss man seine Augen wieder schließen, dass man dann nicht resigniert. Man stellt sich vor, was man sich vorgestellt hat, könnte mal so sein. Dir ist meine Sprache ein Morgenstern. Du wirst nicht wissen, ob weisend, ob tödlich, du Schein, du Schwein. Was war mir deine Sprache zuwider, und dann wieder weich, du Leich, du Scheich, du Hitler in Miniatur, du Nur. Dir will meine Sprache nicht gefallen. Meine Sprache ist eine Totschlägerin. Mach sie nicht an, sie will bei mir bleiben. Nicht patrouillieren, nicht kapitulieren vor dir. Sie ist, die sie ist, und bleibt hier. Ich sage das, weil sie ja fort war. Du hast sie mir nachts entwendet, ich weiß. Am Morgen war sie geschändet, mehr weiß ich nicht, doch das reicht, dich zu holen. Ich weiß, dass du zitterst. Ich weiß, dass du stirbst. Es ist gut so. Ich bin ja gestorben an dir und stand wieder auf. Mach es mir nach und lauf. Lauf doch weg. Als Kind wäre ich gerne entlaufen, aber wusste von keinem Versteck und glaubte an keines. An keines. Im Käfig von Churchill A. Schütz. Musik Paul Friedrich Frick. mit Jule Böwe, Liv Juliane Barin, Katharina Schmalenberg. Ton und Technik Alexander Brennecke und Sabine Winkler. Regieassistenz Frank Meerfort. Regie Stefanie Lasay. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006. Sollten Sie die junge Performance-Poetin Sorgil A. Schütz gern live hören, dann finden Sie im Internet ihre Website mit einigen vertonten Gedichten, die wir wiederum aus rechtlichen Gründen leider nicht vorstellen dürfen. Deshalb jetzt ein akustischer Hinweis auf den kommenden Mittwoch. Den Kopf hinhalten, Hörspiel von Klaus Bulert, nach Motiven des Drehbuchs Engel aus Eisen von Thomas Brasch. In dem Hörspiel geht es um die Taten der Glado-Bande, auf deren Konto Diebstähle, Raubüberfälle und Morde gingen und die 1949 in Berlin festgenommen wurde. Anfang der 50er Jahre wurde den Bandenmitgliedern der Prozess gemacht. Für 3 Mitglieder hieß das Urteil Fallbeil. April 1949, Glado, der auf dem Fahrrad zum Juweliergeschäft Wockenfuß am Friedrichshain fährt. Sein schwarzer Filzhut, die enge gestreifte Hose. Glado, der nach oben sieht. Ohrenbetäubendes Flugzeuggeräusch. Nach etwa einer Viertelstunde stellte Glado sein Fahrrad an der Bordsteinkante ab, nicht weit vom Juweliergeschäft. Da lief er auf das an das Juweliergeschäft angrenzende Grundstück zu und hob aus den Trümmern einen Stein auf. Nase und Dieter in der Straßenbahn unterwegs zum Treffpunkt nach Friedrichshain. 12.30 Uhr, Glado mit einem Ziegelstein vom Trümmergrundstück nebenan. Mit dem Stein in der Hand lief er direkt auf das Geschäft zu und warf den Stein in die Schaufensterscheibe von Wockenfuß. Durch die entstandene Öffnung griff er sofort in die Schaufensterauslagen und steckte danach etwas zu sich. Dann rannte er sofort auf sein Fahrrad zu und wollte wegfahren. Nase und Dieter vor der Litfaßsäule an der Bartholomäuskirche, den Juwelierladen und die Straße beobachtend. Glado, der den Ziegelstein ins Schaufenster des Juweliers wirft. Glado, der Uhren und Schmuck aufsammelt. Der Ton der Alarmanlage. Glado, der aufs Fahrrad springt. Die beiden Männer, die aus dem Juweliergeschäft stürzen. Glado, der die Pistole zieht. Überfall! Polizei! Polizei! Polizei! Der Ton der Alarmanlage. Überfall! Überfall, Polizei, rufen Sie die Polizei. Glado, der schießt. Nase und Dieter vor der Litfaßsäule, die sehen, wie einer der Männer zusammenbricht, während der andere Glado auf dem Fahrrad erreicht. Trotz der Umklammerung gelang es Glado, auf den Mann zu schießen. Ob nun durch einen Schlag oder infolge einer Schussverletzung hervorgerufen, löste der Mann die Umklammerung und rutschte langsam am Körper von Glado herunter. Lass mich los, Mensch. Glado, der dem Mann mehrmals die Pistole auf den Kopf schlägt. Ich krieg, du Schwein! Lass los oder ich schlag dich tot. Der Mann, der an Glado hängt, du kommst hier nicht mehr weg. Glado, der schießt. Den Mann am Oberkörper und am Arm trifft. Glado, der wieder auf dem Fahrrad sitzt. Der Mann, der blutend auf der Straße liegt. Als Glado sich von seinem Verfolger gelöst hatte, fuhr ein PKW hinter ihm her. Er drehte sich auf dem Fahrrad um und schoss auf den Kraftwagen. Der Kraftwagen blieb gleich stehen, anscheinend hatte er den Motor getroffen. Nase und Dieter, die Glado nachlaufen. Passanten, die dem flüchtenden Glado nachlaufen und mit Steinen bewerfen. Polizei, stehen bleiben, haltet den Dieb. Glados Fahrrad mit gerissener Kette vor der Georgenkirche. Ferner! Mensch, warte doch! Glado, der mit gezogener Pistole auf der Mauer des Krankenhauses Friedrichshain steht, nach oben sieht. Ohrenbetäubendes Flugzeuggeräusch. Die schreienden Menschen in sicherem Abstand vor der Mauer. Glado, der mit Nase und Dieter über Ruinenfelder und Mauerreste in eine Ruine der Landsberger Straße klettert. Glado, der Nase eine Stoppuhr und Dieter eine Taschenuhr als Anteil übergibt. Russische Militärpolizei und Volkspolizei, die das Gelände ohne Erfolg absuchen. Den Kopf hinhalten. Nach Motiven aus Thomas Braschs Drehbuch Engel aus Eisen. Hörspiel von Klaus Bulert am Mittwoch, dem 7. März um 21.33 Uhr.